Was ist denn das da unten? Was ist denn das? Das ist ein Aufnahmegerät. Für? Den Sound der Straße aufzunehmen. Wir müssen zu unseren Fahrrädern zurück, die Polizisten vielleicht. Die haben uns fast gehabt.